Wer einmal aus dem Blechnapf frisst, nach Hans Fallada. Hier ist Kitchen, nicht Sanatorium. Jawohl, Herr Wachtmeister. Du da. Hey. Du da. Ja, dich meine ich. Kann ja den Namen nicht wissen. Bin ja schließlich neu hier. Wie heißt du denn? Kuhfalt. Aber brauchst du den Namen nicht mehr zu merken. Ich werde heute Mittag entlassen. Hast du was zu rauchen? Tumann! Alter, aus! Was nicht mit Neuem! Willst du bleiben 3 Tage länger? Der ist aber scharf. Wie heißt er denn? Der ist Petrov. Das ist der Beste. Hast du was zu rauchen? Halt die Schnauze! Tumann! Ist sich der Kerl verrückt? Tritt raus, mein Sohn. Was brauchst du duschen? Kannst du baden morgen in grüner Wanne wie Fürst? Ich geh jetzt mit Batzki in Kleiderkammer. Batzki! Bin ja schon da. Batzki, mein Sohn, wirst du entlassen nachher wie Kuhfalt. Lauf auf Kleiderkammer. Na los, geh schon allein. Man müsst euch gewinnen an die Freiheit. Da geht doch, holt eure Zwecke. Ach nee, wenn ich sowas schon höre. Ihr wollt von Frack haben. Du bekommst den Anzug wieder, den du vor 5 Jahren angehabt hast, Batzke. Bitte sehr, hier ist er. Vor 5 Jahren waren noch keine Motten drin. 5 Jahre sind eben 5 Jahre. Vom Hängenlassen werden die Sachen auch nicht mehr so. Brauchen aber keine Motten drin zu sein. Eine Schlamperei ist das hier. Ich will eine andere Hose. Batzke, lass doch, wo du nachher entlassen wirst. Quatsch nicht dazwischen, Kuhfalt. Soll ich mein bisschen Geld gleich ausgeben für eine neue Hose? Hier. Sind Ihre Sachen, Kuhwald. Danke. Los, unterschreibt. Zuerst du, Batzke. Ich will eine andere Hose. Ach Mensch, Batzke, wenn du kommst, ist immer was los. Ja, ja. Also, ich sehe mal nach, ob ich was auf Lager habe. Warum stellst du dich so an, Batzke? Wenn du erst mal 15 Jahre Knast abgerissen hast, so wie ich, dann lässt du dir auch nicht mehr gefallen. 15 Jahre? Ja. Bloß das nicht. Dann lieber verrecken. Nee. Ach, sag mal nicht, Kuhfalt. Dafür ist die Zeit draußen umso schöner. Nee, danke. Ich werde jetzt solide. Mensch, mach bloß sowas nicht. Das hältst du ja doch nicht durch. Dann strampelst du dich 2 Monate ab oder 3 oder 5 und schiebst Kohldampf und schuftest dich tot, dass er dich nur behalten und dann kommst doch irgendwie raus, dass du gesessen hast und der Chef befördert dich an der Luft. Oder der lieben Kollegen. Die Kollegen sind die Schlimmsten. Die wollen mit so einem Verbrecher nicht arbeiten. Ach Mensch, das habe ich ja alles versucht. Wenn du denn mürbe bist und hast 3 Tage lang nichts gefressen und fasst irgendwas an und gehst dabei hoch, dann sagen sie gleich, ja, ja, das haben wir uns ja gedacht. Gut, dass wir den damals gleich rausgeschmissen haben. Ja, so sind die. Wenn du schlau bist, Kuhwald, dann hörst du auf mich und fängst ja nicht erst sowas an wie solide werden. Dann machst du mit mir mit. Ich werde geschnappt und komme wieder ins Kittchen. Nee, nicht so leicht, du. Wenn man ausgeholt ist und Geld hat, nee. Gefasst wirst du nur, wenn du Kohldampf und Angst hast und Geld kriegen musst. Alles andere ist Quatsch. Aber es gibt doch welche, die kommen nicht wieder rein. Na, wo denn, Mensch, wo denn? Jetzt sag mal, wie lange schiebst du schon Knast und wie viele Leute hast du schon wiederkommen sehen in der Zeit, ne? Na also, und die nicht hierher wiedergekommen sind, die schieben eben irgendwo anders Knast. Ich will auch nicht wieder hier ins Kittchen. Ich drehe mein nächstes Ding in Hamburg. Dann komme ich ins Gefängnis Fuhlsbüttel. Fuhlsbüttel ist viel besser als hier. Da darfst du schon nach einem halben Jahr Fußball spielen. Ich drehe kein Ding mehr. Na, Kuhfalt, wir sprechen uns wieder. Und weißt du wo? Nee. Grüner Hecht, Hamburg, Moorfleet, Gängeviertel. In der Kneipe kannst du mich treffen. Ich glaube nicht, dass ich komme, Batzke. Pass auf der Kleidebulle, komm, merkt ihr, Grüner Hecht, Moorfleet. Also, Batzke, ich hab keine andere Hose für dich. Ach, nee. Und was ist das hier? Hä? Der Tabak riecht gut. Will ich meinen. Wo bekommst du bloß immer den prima Tabak her? Darüber lässt du dir immer keine grauen Haare wachsen. Na, gib schon her. Ich bring deine neue Hose auf die Zelle. Los, ab jetzt mit euch beiden zur Abmeldung. Verschwindet. So, zuerst der Kuhfalt und dann der Batzke. Ich habe Zeit. Lassen Sie Ihre Bemerkungen, Batzke. Wohin wollen Sie entlassen werden, Kuhfalt? Nach Hamburg. Fahren Sie zu Angehörigen, Verwandte oder so? Ich habe niemanden, Herr Inspektor. Haben Sie Arbeit? Nicht direkt. Was heißt nicht direkt? Haben Sie nur Arbeit oder haben Sie keine? Ich wohne in Hamburg in einem Heim. Ach nee. Und wie heißt das Heim, wenn ich fragen darf? Friedensheim. Na, den Prost. Warum lachen Sie denn da? Das Friedensheim hat Ihnen wohl der Anstaltspfarrer empfohlen. Ja, aber wieso denn? Stimmt denn da was nicht? Doch. Hören Sie, Inspektor, wenn der Pfarrer mir also das Heim... Also nun regen Sie sich nicht auf, Kufert. Also nun lassen Sie mich jetzt mal dieses Papierchen da ausfüllen. Ich krieg doch keine Abmeldung vom Gefängnis. Nee, wo? Vom Hotel 4 Jahreszeiten kriegen Sie eine. Eine Abmeldung vom Kittchen nehme ich nicht an. In der Strafvollzugsordnung steht, aus der Abmeldung darf nicht ersichtlich sein, dass der Entlassene aus einer Strafanstalt kommt. Ja, das machen wir hier, wie es hier vorschreibt. Aber in der Strafvollzugsordnung das steht... Das haben wir gehört. Halten Sie den Mund oder ich lasse Sie... Ich verlange Vorführung beim Direktor. Das Maul sollen Sie halten. Übrigens ist der Direktor verreist. Batzke, wärst du dir das gefallen? Du weißt, dass es gegen die Vorschrift ist, Batzke, Mensch. Kufert, ich warne Sie. Was Sie da eben gemacht haben, war Aufwiegelei. Wenn Ihre Strafe in 2 Stunden rum ist, lasse ich Sie in Untersuchungshaft führen. Sie? Untersuchungshaft kann ein Richter verhängen, aber doch nicht Sie. Das müssen Sie einem frisch Eingelieferten erzählen, aber mir doch nicht. Nun hören Sie mal zu, Kufert. Es gibt zweierlei Bestimmungen. Durchführbar und undurchführbar. Ich will nichts gegen diese Bestimmung sagen. Sie ist sozial, sie ist human. Nur durchführbar ist sie nicht. Wieso nicht? Das Zentralgefängnis liegt in einer Stadt. Diese Stadt hat ein Meldeamt. Dieses Meldebüro hat eine Einwohnerkartei. In dieser Einwohnerkartei werden Sie nicht geführt, verstehen Sie? Nein. Die Stadt kann Ihnen also auf Ihr Abmeldeformular keinen Stempel geben. Den Stempel müsste Ihnen also doch das Zentralgefängnis aufdrücken. Oder wir lassen die Abmeldung ungestempelt. Oder Sie besorgen sich einen Stempel vom Einwohnermeldeamt. Aber Kufert. Wenn ich eine Abmeldung mit dem Stempel des Zentralgefängnisses bekomme, dann beschwere ich mich beim Rechtsausschuss vom Landtag. Natürlich, mit dem Kopf durch die Wand. Das ist unklug, Kufert. Sie denken jetzt nur daran, dass Sie entlassen werden. Sie denken gar nicht daran, dass Sie vielleicht einmal wieder... Was einmal wieder? Was, Herr Inspektor? Ist schon gut. Also, ich werde Ihnen eine Abmeldebescheinigung vom Einwohneramt besorgen lassen. Jetzt werde ich Ihnen erstmal einen Entlassungsschein von uns geben. Darauf bekommen Sie Ihr Entlassungsgeld ausgezahlt. So, und da schreiben Sie mal. Und nun Sie, Batzke. Sie legen ja wohl keinen besonderen Wert auf eine Abmeldung vom Einwohnermeldeamt. Wenn mein Geld stimmt, Herr Inspektor, können Sie meinetwegen schreiben, ich bin Muttermörder. Hören Sie, Kufert, so geht's auch. Da komm, mein Sohn, Philipp in unsere Kriegste. Komm, hier in die Wachstube. So, quittier mal. Danke. Steck sie gut weg, deine Pinunze. Wirst sie brauchen. Warte, Scheine in Geldtasche. So, hast du schöne Tasche, dass sie immer voll ist. Und hier in Portemonnaie Silber. Und hier Messing. Und hier Kupfer. Ja. Und nun komm mal, Junge. Ja. Musst du jetzt loslaufen ohne Umsehen? Muss nicht rückwärts sehen auf Kitchen. Spuck dich dreimal in den Rücken. Toi, toi, toi. Musst du nicht abwischen. Ist gut dafür, dass du nicht wiederkommst. Aber mach's gut, Kufer. Also, gut, dann... Hau ab, mein Sohn. Bitte, wann geht der nächste Zug nach Hamburg? 16.45 Uhr, aber das ist ein Personenzug. Nehmen Sie den Städteschnellzug um 17.12 Uhr. Nein, ich möchte den nächsten Zug. Nächster Zug ist ein Personenzug. Ja, bitte, gehen Sie... Der Personenzug fährt hier eine halbe Stunde früher weg als der Schnellzug, aber ist später in Hamburg. Ich möchte trotzdem mit dem Personenzug... Der Städteschnellzug ist zuschlagfrei. Ich möchte schon um 16.45 Uhr mit dem Personenzug fahren. Also, wie Sie wünschen. Eine dritte Hamburg macht 4,20 Mark für mich. Ja, bitteschön. Aber beeilen Sie sich, der Zug fährt in 3 Minuten. Ja, danke. Was wollen Sie denn? Guten Abend, mein Name ist Kufalt. Wieso kommen Sie denn hierher am Abend? Kufalt? Willi Kufalt? Ich soll hier ins Friedensheim in Hamburg aufgenommen werden. Davon weiß ich nichts. Ihr Geld haben Sie wohl auf der Reeperbahn versaubeutelt und jetzt kommen Sie zu uns? Sind Sie überhaupt nüchtern? Aber erlauben Sie mal... Ein bisschen zurück, junger Mann, ein bisschen zurück ins Licht, damit ich sehen kann, ob Sie Duden sind. Los, los, los, los, vor die Tür ins Licht. das ist er. Guten Abend. Ich will warten. Na, können Sie es, so fragt sich, ob es Zweck hat, lieber junger Freund. Angemeldet sind Sie nicht. Angemeldet bin ich. Ich habe gestern früh schon unterschrieben. Gestern früh und heute wollen Sie schon aufgenommen werden. Sie verstehen nicht, Sie wissen nichts. Aber Sie stehen hier und sagen, Sie können warten. Kann ich auch. Anmeldung gehen zuerst an unseren Vorsitzenden, Herrn Diakonus Dr. Hermann Marcitus. In 4 Tagen sind die Papiere vielleicht bei uns. Können Sie so lange warten? Nein. Wenn Sie also nicht so lange warten können, dann werden Sie vor allem bitten müssen, mein lieber junger Freund. Bitten ist keine Schande, wie Sie vielleicht denken werden. Gar keine Schande. Nun, also? Ich bitte also um Aufnahme am heutigen Abend in das Friedensheim. Sehen Sie? Und wem bitten Sie? Herrn Seidenzopf? Wenn ich recht verstanden richtig, habe? Richtig, aber sagen Sie Vater zu mir. Ich bin der Vater von euch allen. Und zeigen Sie mal Ihre Papiere. Bitte sehr hier. Aber lieber junger Freund, wo kommen Sie so spät noch her? Das Zentralgefängnis entlässt mittags. Sie hätten um 6 Uhr hier sein können, wenn Sie den Schnellzug genommen hätten. Wo sind Sie so lange gewesen? Ich bin mit dem Personenzug gefahren. Dann habe ich das Friedensheim nicht gleich gefunden. Pünktlichkeit, mein lieber junger Freund, ist die Tugend der Könige. Und ein König wollen wir doch werden, nicht wahr? Ein König an Edelmut, Herzensbildung, Pünktlichkeit, Menschlichkeit. Jawohl, Herr Seidenzopf. Vater Seidenzopf. Vater Sie sind im Friedensheim, mein lieber junger Freund, in Ihrer Heimat angelangt und Sie sollen das wissen, Ihr Geld. Wie bitte, Herr Seidenzopf? Vater Seidenzopf, nun Ihr Geld, Ihr Arbeitsverdienst und Entlassungsgeld aus der Städte der Besserung. Geben Sie es her. Aber wieso denn? Ich möchte mein Geld aber behalten. Oh, mein lieber junger Freund, der Sie in Ihrer Heimat angelangt sind, im Friedensheim. Möge es Ihnen zu wirklichem inneren Frieden gereichen. Mögen Sie hier wieder zu sich selbst kommen. Sie werden hier wohnen, essen, trinken, schlafen. Am Tage werden wir Sie und die anderen lieben jungen Freunde, die aus den Städten der Besserung kommen, beschäftigen. Eine leichte Beschäftigung, keine Arbeit. Sie beginnt morgens um 9 Uhr und endet abends um 6 Uhr unter der Aufsicht eines vortrefflichen Menschen. Ja, aber... Kein Aber, mein lieber junger Freund. An Ihnen werden wir Freude haben. Ich sehe es Ihnen an. Sie sind ein ehrlicher, strebsamer junger Mensch und vor allen Dingen ordentlich. Deshalb werden Sie auch Verständnis für unsere Hausordnung haben. Eine strenge Hausordnung, doch nur zu Ihrem Nutzen, denn sie soll Sie wieder an das bürgerliche Leben gewöhnen. Hier unterschreiben Sie mal die Hausordnung. Ja, aber die möchte ich erst mal lesen. Schämen Sie sich, misstrauen Sie mir, misstrauen Sie Ihrem Vater Seidenzopf. Ja, wie sollen wir Sie aus den Städten der Besserung in das Leben zurückführen, wenn Sie uns misstrauen? So, unterschreiben Sie. Bitte gut, sehr. Gut, ich wünsche, dass wir an Ihnen immer Freude haben. Und jetzt das Geld. Aber ich möchte mein Geld lieber selbst behalten. Fängt es so an? Wollen Sie so halten, was Sie gerade unterschrieben? Die Hausordnung schreibt vor, dass Sie Ihr Geld an mich abzuliefern haben. Ich gebe Ihnen stets davon, was Sie brauchen, aber Sie werden wenig brauchen, denn für alles ist hier gesorgt. Erlauben Sie, dass ich in Ihren Rock fasse. Aber Vater Seidenzopf. Da ist ja die Brieftasche, ne? Ja, und da ist doch das Geld. Aber Vater Seidenzopf, mein... Mehr haben Sie nicht verdient in der Städte der Besserung. Oh, lieber junger Freund, Sie scheinen nicht sehr fleißig gewesen zu sein. Das muss bei uns anders werden. Aber die Arbeit ist ja hier so leicht. Adressen schreiben auf der Schreibmaschine. Sie können doch Schreibmaschine schreiben. Ja, ich habe früher mal die Aufsicht hat Herr Jauch. Ein guter Mensch, ein humaner Mensch, ein feiner Mensch. Es wird Ihnen Spaß machen, unter ihm zu arbeiten, obwohl, ich sagte es schon, unsere Arbeit eigentlich gar keine Arbeit ist, sondern nur eine Beschäftigung. Eine Art Eingewöhnung in das bürgerliche Leben für Sie, der Sie entlassen sind, aus den Städten der Besserung. Wir fordern hier nur minimale Leistungen, die aber dafür auch umso strenger. Also bitte sehr, kommen Sie, mein lieber junger Freund, bitte. Na ja, lass mal ausreden. Na nun, Sie waren doch eben erst verhackt. Was ist denn das? Adressenhaufen, erst fertig schreiben. Der ist aber gemein. Herr Kufat, sprechen verboten. Na, wollen wir gleich mal sehen, was Herr Kufat geschafft hat. Weshalb hören Sie denn auch mit Schreiben? Ich dachte, weil Sie mit mir reden. Ach, dumme Ausrede, fauler Kopf. Hier, vertippt. 3x6 Worten. Nochmal, was ist denn das? Vertippt, hier auch. Von vorn, alles von vorn. Aber diese hier sind doch in Ordnung. Haben Sie nicht gehört? Bohnen in den Ohren. Alles von vorn. Alles von vorn, fauler Kopf. Wie hoch Tagespensum, Herr Kufat? 700. Schlecht. Wie hoch Tagespensum, Herr Kufat? 800. Oh, wenig. Wie hoch Tagespensum, Herr Kufat? 1000. Besser. Wie hoch Tagespensum, Kufat? 800. Fauler Kopf. Wie hoch sagt es denn zum Kuhfalt? 900. Viel zu wenig. Wie hoch sagt es denn zum heute Kuhfalt? 600. Herr Kuhfalt! Herr Kuhfalt. Ja, bitte. Herr Pastor Marzetus. Wir sind unzufrieden mit Ihnen. Ja, warum denn? Ihre Arbeitsleistung ist ungenügend. Ich muss mich erst wieder an das Maschineschreiben gewöhnen. Unsinn. Wer das einmal kann, verlernt es nicht. Aber ich gebe mir doch Mühe, Herr Pastor. Ich auch bezweifelt das. Aber ich habe doch... Unterbrechen Sie mich nicht dort, Herr Kuhfalt. Sind Sie sich eigentlich darüber im Klaren, was wir alles für Sie tun? Das Friedensheim ernährt Sie, beherbergt Sie, gibt Ihnen Arbeit. Wir sind ein Wohlfahrtsinstitut. Jawohl. Jawohl, aber von Liebe und Luft allein können wir auch nicht leben. Ich kann am besten beurteilen, was uns die Erhaltung des Heimes kostet. Ich trage ja schließlich die Verantwortung. Ist es da zu viel verlangt, wenn Sie durch Ihr Adressenschreiben etwas zur Unterhaltung unseres mildtätigen Werkes beitragen? Das will ich ja auch tun, Herr Pastor. Sie unterbrechen mich schon wieder. Herr Jauch sagt, Sie wollen nicht. Herr Jauch. Herr Jauch schikaniert mich. Herr Jauch ist immer derjenige, Das möchte ich überhört haben, Herr Kuhfalt. Herr Jauch ist ein pflichttreuer Mann, der stets das Wohl des ganzen Friedensheims im Auge hat. Herr Pastor. Nein, Herr Kuhfalt. Sie haben keinen Grund, hier unzufrieden zu sein. Herr Pastor, lassen Sie mich wenigstens außerhalb wohnen. Wie die anderen, die schon längere Zeit hier sind. Ich kann dann täglich ins Heim kommen und schreiben. Zu früh, viel zu früh. Aber in der Hausordnung steht doch, der Aufenthalt im Heim soll 4 Wochen nicht übersteigen. Und ich bin nun schon 5 hier. Im Allgemeinen heißt es dort, im Allgemeinen. Ja, bin ich denn ein besonderer Fall? Bleiben Sie doch hier, Kuhfalt. Das ist ja auch für Sie am billigsten. Hier wird für Sie gesorgt. Sie bekommen hier Geld. Und wir Aufträge bis zu 20.000 Adressen täglich. Wenn Sie jetzt mit Ihrer Arbeit fertig sind, haben Sie ein warmes Zimmer im Heim und können zum Feierabend ein gutes Buch lesen. Stellen Sie sich vor, Sie säßen an einem so nassen Abend in einem kalten, ungemütlichen Zimmer, irgendwo in Hamburg. Ich möchte aber trotzdem außerhalb wohnen. Nein, Herr Kuhfalt, im Friedensheim ist es am besten für Sie. Führen Sie sich gut und wir werden die Last, die Sie unserem Werk durch Ihre Bedürfnisse auferlegen, geduldig weitertragen. Gehen Sie jetzt. Guten Abend. Du? Kuhfalt. Was ist denn los, Mack? Mensch, nicht so laut. Ich gehe jetzt vorher in die Kneipe gegenüber. Du kommst nach. Ich kann doch gleich mitkommen. Ich begreif doch. Wir brauchen uns nicht zusammen in die Kneipe gehen sehen. Wenn zwei wie wir zusammen irgendwo hingehen, schöpfen die doch immer gleich Verdacht. Also gut, ich komm nach. Also Mack, nun red nicht so komisch, sag lieber, was los ist. Tu ich doch schon die ganze Zeit. Verstehst du denn nicht? Ich verstehe mal, Bahnhof. Also, so viel Adressen... Komm, Marc, jetzt noch mal ganz von vorne. Also, du gingst in den leeren Schreibraum... Moment mal, gehen wir mal nach nebenan. Das gibt's nebenbei hier, da ist der da ein. Also, die Geschichte war so. Kurz nachdem du zu Pastor Marzetus gerufen wurdest, machten wir doch Feierabend. Ich ging in den anderen raus, sprach im Flur noch mit Jensch. Da merke ich, dass ich meine Pfeife vergessen habe. Ja, und da gingst du in den Schreibraum zurück. Jawohl. Ja. Der Schreibraum ist ganz leer. Ich gehe am Schreibtisch von Jauch vorbei und schnüffle so ein bisschen in der Post. Ja, ja. Aus alter Gewohnheit. Ja. Ja, und dann? Da lese ich die Anfrage. Eine Anfrage von der Firma Runge und Co. Na ja, und? Mensch, Kuhfalt, kennst du etwa nicht Runge, Kaffeeimport? Nee, nie gehört. Du, wenn Hamburger Runge sagt, da verbeugt er sich dreimal. So groß ist die Firma. Und weißt du, wie viele Adressen die in Auftrag geben wollen? Na, wie viel denn? 300.000. Donnerwetter. Die meisten Firmen geben doch nur 30.000 oder 50.000. Sie wollen sie möglichst kurzer Zeit geschrieben haben. Na, keine Bange. Jauch wird's schon schaffen. Da werden wir eben Überstunden machen müssen. Jauch nimmt den Auftrag an. Und wenn er ihn nun nicht bekommt? Wie meinst du das, Marc? Wenn wir ihm den Auftrag wegschnappen. Ja, aber wieso denn? Hör mal zu, Kuhfalt. Ich habe den Brief gelesen. Ich weiß also von der Anfrage. Ich habe mit Jensch, Wilhelms und Deutschmann schon darüber gesprochen. Die anderen sind unzuverlässig. Jensch ist auch unzuverlässig. Jensch ist zuverlässiger als die anderen. Und zu 5 müssen wir mindestens sein, sonst schaffen wir es nicht in 4 Wochen. In 4 Wochen möchte Runge und Co. es nämlich geschafft haben. Mensch, Mack, ich verstehe kein Wort. Willst du eine eigene Schreibstube aufmachen? Ja. Ja, das heißt, wir wollen das. Wir, du, ich, Deutschmann, Wilhelms und Jensch. Wir wollen nicht mehr von Jauch geschunden werden und für andere arbeiten. Wenn wir uns schon abschinden, dann für uns selber. Hm. Schön wär's. Mensch, Kuhfalt, ist doch unsere Chance. Zurück in ein anständiges Leben, mit anständiger, ehrlicher Arbeit. Sein eigener Herr sein, Geld verdienen. Ohne Angst zu haben, dass draußen die Polente lauert. Hör doch auf, Mack. Wieso? Ach, du denkst, es geht nicht? Ja, warum denn nicht? Du, Wir fünf tun uns zusammen. Wir machen Runge und Co. ein Angebot. Billig, Kampfpreise. Du, wir bekommen den Auftrag. Naja, und worauf sollen wir schreiben? Wir haben doch noch nicht einmal Schreibmaschinen. Ja, die müssen wir uns eben besorgen. Das wird natürlich schwierig sein. Das ist doch unmöglich, wir haben doch gar kein Geld. Etwas Geld haben wir schon. Die anderen drei haben jeder ihren Arbeitsverdienst bei mir abgeliefert. Wenn du jetzt noch dein Geld dazu gibst, dann wird es zur Anzahlung schon reichen. Es wird schwierig sein, ich weiß, aber es müsste eigentlich gehen. Ich dachte, du kümmerst dich um die Maschinen. Hm. Ja, und wer geht zu der Firma? Wie hieß die? Runge, Menschenskind. Also da gehst du gleich morgen früh hin, noch bevor du die Schreibmaschinen besorgst. Aber Marc, wie stellst du dir das bloß vor? Ich kann doch nicht einfach in die Firma gehen und sagen, ich habe gehört, Sie vergeben da einen großen Auftrag, geben Sie ihn bitte mir. Ja, also doch nicht dir, unserem Schreibbüro. Ja, wie heißt denn unser Schreibbüro? Es muss doch zumindest einen Namen haben. Ja, da hast du recht, einen Namen muss es schon haben. Du, warte mal, wie wär's denn mit Hey, mir fällt nichts ein. Na, siehst du. Ja, also es müsste so heißen, dass man schon vom Namen her weiß, die Jungs, die arbeiten besonders schnell und besonders billig. Na, Moment mal, wie wär's denn mit Büro Schreibfix? Schreibfix, Schreibschnell, Schreibtempo, Schreibfix. Ja, das klingt nicht schlecht, aber es ist ein bisschen einfach. Ja, Moment, wie wär's denn mit Moment, ja, vielleicht Schreibbüro Rasender Anschlag. Okay. Nee, das klingt ja wie nichts. Na, dann vielleicht was Ausländisches. Ja, ausländisch, das ist natürlich immer gut. Moment mal, lass mal nicht. Ich hab's. Zito Presto. Hm? Zito Presto? Ja. Was meinst du? Zito Presto ist großartig, hm? Nicht? Ja. Zito Presto wird unsere Schreibstube heißen, hm? Mensch, Mack, Mensch. Dann werden wir es wieder richtig freie Menschen wie alle anderen. Herr Mack. Herr Kuhfeld vom Schreibbüro Zito Presto. Mensch, das ist ja großartig. Kein Mensch kann uns mehr anschreien. Wir sind selbstständig. Ja, also nun bleiben wir erstmal auf dem Teppich, Kuhfeld. Bis dahin müssen wir ja noch einiges erledigen und das wird gar nicht so einfach sein. Ich ziehe aus dem Friedensheim aus. Aber Mack, du, wie kriege ich denn ein Zimmer? Ja, das suchen wir zusammen. Aber das ist ja vorläufig nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du dich morgen bei Jauch gleich krank meldest und zu Runge und Co. gehst. Und später besorgst du dann die Maschine und ich besorge die Geschäftsräume. Geschäftsräume. Mensch. Mack, wie das klingt. Du, ich gehe morgen früh zur Runge. Mensch, Mack, glaubst du, dass das klappt? Das muss klappen. Und jetzt gehen wir rüber und trinken alle beide ihren Korn. Dann wollen wir uns noch leisten. Was hast du? Mensch, Mack, wenn das klappt, das wäre... Hier, Runge und Co. Jawohl. Einen Augenblick, mein Herr. Selbstverständlich, bitte. Jawohl, wir rufen Sie wieder an. Nein, vielleicht übermorgen. Guten Tag. Sie wünschen? Ist der Chef zu sprechen? Um was handelt es sich denn? Um den Adressenauftrag. Ich glaube, der ist schon vergeben. Aber warten Sie mal, den Auftrag bearbeitet Herr Bär, wenn Sie so lange Platz nehmen wollen. Dankeschön, sehr liebenswürdig. Dankeschön. Nein. Ich stehe lieber. Herr Bär lässt mich. Dankeschön, das ist unsere Freundin. Guten Tag. Guten Tag, Sie wünschen? Wir haben gehört, dass Sie da einen größeren Adressenauftrag zu vergeben haben. Meiner Firma würde sehr viel an diesem Auftrag liegen. Wir sind eine junge Firma. Wir machen Ihnen daher Kampfpreise, die von keiner Seite unterboten werden können. Wie sind Ihre Preise? Wenn das Adressenmaterial einigermaßen glatt zu schreiben ist, würden wir sagen, 10 Mark für 1000. Hm. Ja, der Auftrag ist so gut wie vergeben. Ich bin da gewissermaßen im Wort. Wir würden es schließlich für 9 Mark 50 machen. 9 Mark. Und ich werde sehen, dass ich aus dem Wort komme. 9 Mark 25. Herr Bär, Herr Jauch wünscht Sie zu sprechen. Soll warten. Ihr Konkurrent, Herr, wie heißen Sie eigentlich? Meier Bär. Und Ihre Schreibstube? Zito Presto. Zito Presto? Noch nie etwas davon gehört. Draußen dieser Herr Jauch ist nämlich Ihr Konkurrent. Der macht's für 8,5. Der macht's nicht unter 10,5, den kenne ich nämlich. So? Wann können Sie denn anfangen? Morgen früh. Und wie viel würden Sie täglich abliefern? 10.000. Schön, macht einen Monat. Nee, noch 5 Tage mehr, wenn wir die Sonntage abholen. Nein, wir würden in einem Monat 300.000 liefern. Sehr schön. Also Sie können morgen das Material abholen lassen. Wo ist denn Ihr Geschäftslokal? Wir sind gerade im Umzug, aber sobald wir übergesiedelt sind, gebe ich Ihnen selbstverständlich unsere Adresse. Gut, also lieber Herr, wie war da Ihr Name? Meyerbeer. Meyerbeer, ja. Mit dem Komponisten verwandt? Hä? treulich geführt, ziehen Sie dahin. Nein, das ist Mendelssohn, glaube ich. So, Mendelssohn? Das ist egal. Also, lieber Herr Mendel, Meyerbeer, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Sie durch den Lieferantenausgang hinunterließe? Sie wissen ja, Ihr Konkurrent Herr Jauch wartet draußen, das wäre mir unangenehm. Ne? Ich bin da im Wort. Muss er irgendwie sehen, wie ich das drehe. Ich weiß, Sie verstehen ja. Aber oder? Selbstverständlich. Wäre mir ja auch peinlich, wenn die Konkurrenz sehe, dass ich ihr den Auftrag weggeschnappt habe. Na, also, dann kommen Sie bitte. Also, 9 Mark war der Preis, ne? Nein, 9 Mark 50. Na, erlauben Sie mal, Sie haben doch schon 9 Mark 25 gesagt. Herr Jauch sagt, er kann nicht länger warten. Ach, Herr Jauch kann mir... Nein, halt, Fräulein, er soll noch 3 Minuten warten. Also, 9,25? Ja? Nein, 9,35. Abgemacht. Gut, ich danke Ihnen im Namen meiner Firma. Auf weitere gedeihliche Geschäftsverbindung. Ja, bitte kommen Sie hier. Danke Ihnen schön, ich freue mich darauf. Sehr. Vielen Dank, Herr Jauch. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Auf Wiedersehen. Guten Tag, der Herr, nur was wünschen Sie? Guten Tag, ich möchte mir gerne mal die Schreibmaschinen ansehen. Aber gern, gern, schönes Maschinchen, das ist die Arbeit schon halb getan. Ach, was sage ich, halb, 3/4. Darf ich mal diese hier? Nur? Sehr schön, Sie sind doch Herr Grünspun selbst. Na freilich, wer will ich sonst sein? Ja, Herr Grünspun, Sie inserieren doch immer in den Zeitungen, dass Sie Maschinen auf geringe Anzahlung verkaufen. Aber sicher, sicher, mein Herr, ich verkaufe Ihnen schon ein Maschinchen. Ein Drittel Anzahlung in bar, der Rest auf Vierteljahreswechsel mit einem guten, sicheren Giranten. Nehmen Sie doch diese hier, so ein schönes Maschinchen, wie eine Puppe schreibt. Das ist wie eine Puppe, ne? Schreiben Sie mal, was ich Ihnen diktiere. Ich kann Ihnen schöne Sächelchen liefern. Punkt. Mercedes, gut, ja. Adler, Underwood, AEG, Olympia. Ja, aber ein Drittel Anzahlung ist zu viel. Aber bester Herr, das ist doch ein gutes Angebot. Gehen Sie durch ganz Hamburg und horchen Sie, ob Ihnen noch jemand so ein Angebot macht. Ein Maschinchen, ein Drittel. Aber ich brauche 5. Wie meinen Sie? Ich brauche 5 Maschinen. Hören Sie, lieber Herr, das kann ich nicht. Werde ich Ihnen nicht geben 5 Maschinen und ruinieren mein Geschäft. Wer trägt das Risiko? Ich. Wer gibt mir Sicherheit? Ich. Na, wie denn? Wir machen eine Schreibstube auf. Wir sind eine junge Firma und wir haben glänzende Aufträge. Das sagen alle. 5 Maschinen? Nein, nein, junger Mann. Gut, dann geben Sie mir eine. Ich zahle Ihnen auch ein Drittel an. Vorbei? Vorbei, junger Mann. Ja, hätten Sie von vornherein nur eine verlangt. Da müssen Sie klüger sein. Also, was ist nun los, Kufat? Den Auftrag haben wir, Mack. Und die Schreibmaschinen? Tja. Was ist? Na, es war gar nicht so einfach. Hast du sie nun oder hast du sie nicht? Ich sage doch, es war gar nicht so einfach. Bei Herrn Grünspun bekam ich sie nicht. Warum nicht? Na, ich habe da einen Fehler gemacht. Nun sprich doch, Kufalt. Ich habe 5 auf einmal verlangt. Es war natürlich für ihn ein zu großes Risiko. Ja. Und was hast du da gemacht? Ja, ich ging einfach in 5 verschiedene Läden und zahlte je eine an. Mensch, großartig. Ja, ja, Marc, wir müssen die Maschinen am Monatsersten von unserem Verdienst bezahlen, hörst du? Hm? Ich hafte dafür mit meinem Namen, mit meinem richtigen Namen. Ich habe Ihnen meinen Meldeschein gezeigt. Ihr dürft mich nicht im Stich lassen, Marc. Wie kommst du denn darauf? Natürlich bezahlen wir die Maschinen am Ersten. Unsere Geschäftsräume sind übrigens klar. Hm? Ja, sehr komfortabel sieht's nicht aus, aber wir sitzen da auf Kisten. Ist ja ganz egal. Den Auftrag, sagst du, den haben wir, der ist in Ordnung. Ja, morgen fangen wir an. Jungs, gleich werden wir anfangen zu schreiben. Adressen haben wir ja schon seit Jahr und Tag geschrieben. Aber heute gehen wir eine hoffnungsvolle Arbeit. Wir arbeiten nämlich allein. Für uns selber. Wenn die Sache nicht schief gehen soll, muss jeder von uns bei der Stange bleiben. Aber bedenkt eines. Jeder von uns kann in diesem Monat eine Menge Geld verdienen. Ich mache euch einen Vorschlag. Kein Mädchen, kein Kino, keine Trinkerei. Einen Monat lang. Vielleicht gelingt es uns dann. Marc. Ja, was ist los, Willem? Wir haben gewissermaßen einen Monats Bewährungsfrist. Es wird gewissermaßen mit uns noch einmal versucht. Gewissermaßen versuchen wir es mit uns noch einmal. Naja, du sagst gewissermaßen genau das Richtige. So, ich denke, wir können jetzt mit der Arbeit anfangen. Einen Augenblick bitte. Ich will einen Antrag stellen. Ja? Ich beantrage, dass wir für die eigentliche Arbeitszeit ein Sprechverbot anführen. Jede Übertretung wird mit einem großen Strafe zugunsten der Gemeinschaftskasse belegt. Das ist ein sehr vernünftiger Vorschlag. Ja, das finde ich auch ganz gut. Ist jemand dagegen? Nein? Niemand? Also, noch etwas? Ja, ich beantrage, dass unter denselben Bedingungen ein Rauchverbot erlassen wird. Ich weiß, Rauchen kostet Geld. Es hält in der Arbeit auf. Und so groß ist der Raum auch nicht, dass wir 5 andauernd qualmen können. Mensch, das wird ja das rahne Kittchen Deutsch. Wenn ich nicht qualmen darf, macht mir der ganze Krempel keinen Spaß. Ja, mir auch nicht. Was meinst du, Kufa? Ich habe einen anderen Vorschlag. Nämlich? Alle 2 Stunden darf jeder eine Zigarette rauchen. Mack gibt das Signal. Dann freut man sich immer drauf und arbeitet hinterher umso schneller. Hm? Ja. Einverstanden? Ja, das ist gut. Ich denke auch alle 2 Stunden. Hm? Ist jemand dagegen? Keiner. Noch ein Vorschlag. Ja, ich schlage vor, dass wir gewissermaßen mit der Arbeit anfangen. Los, an die Arbeit. An unsere Arbeit. Hm? Das ist unmöglich, Herr Jauch. Doch, Verzeihung, Herr Pastor, das ist möglich, Herr Pastor Macetus. 5 Mann sind nicht gekommen. Kuhfalt, Mack, Deutschmann, Wilhelms und Jensch sind einfach nicht gekommen. Plätze sind leer. Fünf Mann, sagen Sie? Ja. Und fehlen alle auf einmal? Na, hören Sie, Herr Jauch. Dann wollen diese Herren bestimmt... Wie sagt man doch noch in der Sprache dieser Herren? Ein Ding drehen! Nein, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Na, wissen Sie etwas? Wenn Sie ein Ding drehen wollten, dann hätten Sie es anders angefangen. Wie sind Sie nicht so auffällig? Da steckt was ganz anderes dahinter. Schlimmer. Viel, viel schlimmer. Ja, was es auch ist, Herr Jauch, ich werde den fünf Herren schon auf Ihre Schliche kommen. So, 600. Wie viel habt ihr denn? Wilhelm, wie viel hast du? 560. Jens, du? 300. Deutschmann? 440. Auch 440. Herr Jungs, das hilft nichts. Wir können keine Zigarettenpause einlegen. Was? Ruhe, wir müssen weitermachen. Heute ist schon der dritte Tag. Am ersten Tag haben wir die 10.000 nicht ganz geschafft. Da habe ich Herrn Bär gesagt, wir müssen uns erst einarbeiten. Gestern haben wir gerade 10.000 geschafft. Und heute? Jetzt ist schon 12 Uhr und wir haben noch nicht ganz 3.000. Also ich schlage vor, wir machen erst Mittag, wenn wir die Hälfte haben, und dann rauchen wir auch erst unsere ersten Zigaretten. Ja, bis heute Nacht müssen wir die 10.000 haben. Denk daran. Also los, weiter. Wilhelms, wie viel hast du? 800. Jens? 620. Deutschmann? 700. Kufer? 650. Weiter, Jungs, weiter. Wilhelms? Gewissermaßen 1050. Mhm. Deutschmann? 29. Jens? 850. Kufer? 950. Schneller, Jungs, schneller. Wie viel, Wilhelms? 1500. Deutschmann? 1380. Jens? 1000. Hubert? 1400. Weiter. Pastor Marzetus. Guten Abend, meine Herren. Nun, meine Herren, so still. Herr Jentsch, überlassen Sie mir bitte für 5 Minuten Ihre Sitzgelegenheit. Dankeschön. Nun? Bitte, Herr Pastor, wir müssen arbeiten. Wir haben nicht so viel freie Zeit wie Sie. Ah, Sie sind hier der Schreibstuhlleiter, Herr Mack. So. Dann erledigen Sie also alles. Auszahlen, verrechnen und so weiter. Ja, tue ich. Dann nehme ich an, dass dieser Gewerbebetrieb von Ihnen korrekt bei der Gewerbepolizei angemeldet worden ist. Und dass die Lohnsteuer von Ihnen richtig verrechnet worden ist, ja? Und dass die Anmeldungen zur Krankenkasse erstattet sind und die Marken geklebt. Wir danken Ihnen, verbindlichster Pastor. Das kann alles noch erledigt werden. Heute ist ja erst der dritte Tag. So. Man hat nämlich 3 Tage Frist. Und ohne Ihren Wink hätte ich es vielleicht vergessen. So, so. Mein Geschäft ist ein undankbares Geschäft. Jeder von Ihnen kommt sich ständig von mir übervorteilt vor. Sie sehen nur, wir nehmen so und so viel ein und geben Ihnen nur die Hälfte. Sie denken nie daran, dass wir die Miete für die Büros zahlen müssen und Heizung und Licht und dass die Schreibmaschinen sich verbrauchen. Ihr Arbeitsverdienst, oh mein guter Herr und Gott, Sie denken immer, ich tue nichts, als Sie anbellen. Dann sitze ich den ganzen Tag und schreibe Bettelbriefe für Sie. Ich sammle Gönner, Stifter, Mitglieder. Der gibt 5 Mark, der gibt 10 Mark. 800 solche Beiträge, 1000 solche Beiträge im Jahr. Davon lebt das Werk. Und sein Pastor. Und sein Pastor! Sie, die Sie so sehr dafür sind, dass jede Arbeit an Ihrem Wert bezahlt wird, Sie werden doch nicht wollen, dass ich ohne Entgelt arbeite. Hören Sie zu, Herr Pastor. Das mag alles schön und gut sein, was uns da erzählen. Wir wollen uns ja auch gar nicht mehr mit Ihnen streiten. Aber warum lassen Sie uns nicht allein unseren Weg gehen? Wir haben eine eigene Arbeit gekriegt. Wir tragen doch das Risiko, wenn es uns dreckig geht. Zu Ihnen kommen wir bestimmt nicht wieder gelaufen. Jetzt macht uns nämlich die Arbeit Freude. Bei Ihnen hat es uns nie Freude gemacht. Dann kommen Sie mir jetzt bloß nicht mit Drohungen, Kippe oder Lampen. Das kennen wir ja alles. Lassen Sie es doch nur laufen, wir tun ihn ja auch nicht. Ich will nicht davon reden, dass wir Sie erst zu Flottmaschinenschreibern ausgebildet haben. Ich will nicht davon reden, wie unfair ich das finde, dass Sie unsere Kundenadressen ausspionieren. Ich will Ihnen nur sagen, dass keiner von Ihnen an das erhoffte Ziel kommen wird. Dass für Sie alle dieser Akt der Undankbarkeit der Anfang zu Verderben und neuen Straftaten sein wird. Quatsch. Da sind diese neuen Schreibmaschinen. Sie glänzen, sie blitzen, sind hübsch sauber, sehr schön. Wie sind sie gekauft? Wie sind sie gekauft? Mac, sag's ihm doch. Auf Stottern, denke ich. Auf Betrug sind sie gekauft, auf gemeinen, strafwürdigen Betrug. Steht sie auf, Kuhfalt! Als Herr Jauch mir meldete, dass Sie fünf unsere Schreibstube verlassen haben, da haben wir natürlich unsere Erhebungen angestellt. Gründliche Erhebungen, wie Sie mir glauben können. Inzwischen hat die Polizei auf unsere Veranlassung hin festgestellt, dass sämtliche fünf Schreibmaschinen von dem gleichen mittellosen Burschen gekauft worden sind. Drei Geschädigte haben bereits Strafantrag gestellt. Ja, da wird Ihnen Angst, Kuhfalt. Da möchten Sie weg. Aber nun ist es zu spät. Ich habe Sie gewarnt, Kuhfalt. Immer wieder gewarnt. Herr Speck! Bitte, Herr Speck. Da ist der Kuhfalt, Herr Kriminalsekretär. Also, kommen Sie mal mit, Herr Kuhfalt. Kommen Sie ruhig und ohne Zicken mal mit. Polizeigefangener Wilhelm Kuhfalt, Herr Amtsgerichtsrat. Ja, gut, ich klingle dann, Herr Specht. Bitte, Herr Amtsgerichtsrat. Setzen Sie sich, Kuhfalt. Was Ihnen vorgeworfen wird, Herr Kuhfalt, das wissen Sie ja. Nun erzählen Sie mir mal, wie Sie dazu kamen, in fünf Geschäften auf Ihren Meldeschein fünf Schreibmaschinen zu kaufen. Sie sind doch fast mittellos. Wozu brauchten Sie fünf Schreibmaschinen? Tja, Herr Amtsgerichtsrat, wir wollten doch eine eigene Schreibstube. Wir wollten aus dem Friedensheim... Ja, nur erzählen Sie mir mal in aller Ruhe von Anfang an, Herr Kuhfalt. Ah, wieder in der alten Schreibstube. Willkommen, die drei Herren. Willkommen, Herr Wilhelms, Herr Deutschmann, Herr Jentsch. Guten Tag, Herr Jauch. Na, sehr guter Tag damit, was? Nein, nicht für euch, ihr faulen Köpfe. Eigene Schreibstube. Ha, lächerlich. Wo sind denn Kuhfahrt und Macht, Ah, verstehe. Noch aufgehalten bei der Polizei, was? Die Verbrecher. Was steht hier rum? Setzen, anfangen, schön üben, los. Schon drei Tage vertrödelt. Munter, ihr faulen Köpfe. Oh, ja. Geht los. Eigene Schreibstube aufmachen. Kunden weggeschnappt. Dieser Kuhfalt. Schreibmaschinen durch gemeinen Betrug ergaunert. So war das, natürlich. Na ja, Herr Kuhfalt, so rum kann man es auch erzählen. Herr Pastor Mercedes und seine Herren erzählen es zwar ein bisschen anders, aber naja. Nun hören Sie mal zu, Herr Kuhfalt. Sie wissen doch Bescheid. Sie sind doch lang genug in Strafhaft gewesen, um zu wissen, wie leicht der Mensch in sowas reingereicht. Ja. Und Sie wissen ebenso gut, dass ein Mensch wie Sie doppelt vorsichtig sein muss. Ja, das weiß ich, Herr Amtsgerichtsrat. Wenn ich nur selbst voraussetze, dass alles, was Sie mir erzählen, wahr ist, sind Sie denn nicht unendlich leichtsinnig gewesen? Sie hafteten doch für das Geld. Sie allein, laut Ihrer Unterschrift, für alle fünf Maschinen. Und Sie hatten doch nicht annähernd so viel Mittel und auch nicht so viel Einnahmen zu erwarten, um für solch eine Summe gerade zu stehen. Ja, aber wir hatten doch ausgemacht, Herr Amtsgerichtsrat, dass alle fünf gleichmäßig von ihrem Verdienst die Abzahlung zusammenlegen. Ach so, so. Und wo heute Ihre Schreibstube aufgeflogen ist, wie bezahlen Sie nun? Ja, wenn man uns die Arbeit unmöglich macht... Seien Sie doch kein Narr. Gebrauchen Sie doch mal Ihren Verstand. Was geht denn das die Verkäufer an? Sie haben 12 Monate lang 150 Mark im Monat zu zahlen. Wie wollen Sie das machen? Dann gebe ich die Maschinen einfach zurück. Steht im Kaufvertrag, dass die Maschinen zurückgegeben werden müssen, wenn ich nicht pünktlich zahle. Und wenn die Maschinen nun weg sind? Wenn sie geklaut sind? Ach, aber unsere Maschinen werden noch nicht geklaut. Heute Nacht ist in Ihre Schreibstube eingebrochen worden. Die Diebe haben sich 4 Maschinen eingepackt. Das ist nicht wahr. Das ist wahr. Und was machen Sie nun, Herr Kuhfalt? Geh wieder ins Gefängnis. Hat ja alles keinen Zweck. Ich sehe es schon ein, ich gehe wieder rein. Meinethalben, ihr macht's ja nichts, mir kommt's nicht mehr drauf an. Ich will wieder ins Gefängnis. Aha. Und warum haben Sie sich bei der Firma Runge eigentlich Meyerbeer genannt? Wenn die Sache sauber ist, Kuhfalt, da legt man sich doch keinen falschen Namen zu. Aber Pastor Mercedes und Herr Jauch, die sollten doch nicht merken, dass ich den Auftrag bekommen hatte. Aber es hat keinen Zweck, Herr Richter. Lassen Sie mich wieder in die Zelle. Hab eben immer Pech. Pech? Haha, Glück haben Sie, Mensch. Unverschämtes Glück. Dumm sind Sie, leichtsinnig sind Sie. Sie saßen noch ganz gut und sicher im Friedensheim. Ist doch wahrhaftig nicht schlimm, wenn da mal angeschnauzt wird. Aber natürlich, Abenteuer, auf dem Geld verdienen, ne? Ah ja. Den Kriminalsekretär Specht, den haben sie wohl nicht verknusen können, was? Aber der Specht hat sie gerettet, nur der Specht. Er hat gestern Abend noch die Kaufverträge gesucht. Und weil er sie in ihrer Wohnung nicht fand, ist er noch nachts in eure Schreibstube gelaufen. Da hat er wohl die Kaufverträge gefunden, aber erst später. Woher hat er noch was anderes gefunden? Den Einbrecher? Wer ist wohl der Einbrecher gewesen? Das weiß ich doch nicht. Na, nun zeigen Sie mal, ob Sie wenigstens eine Ahnung haben, wer Ihre Freunde sind und wer Ihre Feinde. Na bitte. Jensch? Nein. Wilhelms? Nein. Deutschmann? Auch nicht. Der Amtsgerichtsrat? Mack! Mack war es. Mack? Ja, Mack. So, nun wissen Sie Bescheid. Ihr Glück war es, dass der Specht darüber kam. Und Ihr Glück war es, dass die Kaufverträge da waren. Dass der saubere Herr Mack so eine Art Tilgungsplan dazu geschrieben hatte, was jeder von Ihnen abzubezahlen hatte. Und dass er sich nachher anders überlegt hat. Ein Lump, Ihr Freund Kuhfalt, ein erbärmlicher Lump. Mack? Jetzt haben Sie wohl auch noch Mitleid mit ihm, was? Das ist Schwäche, Kuhfalt, pure Dummheit von Ihnen. Entweder wollen Sie raus aus dem Dreck oder nicht. Na? Ja. Also, die Schreibmaschinen werden heute durch die Polizei den Verkäufern zurückgegeben. Da werden ja auch die Strafanträge zurückgezogen. So lange müssen Sie noch warten. Aber ich denke, heute Abend oder morgen früh, da können wir Sie entlassen. Und dann versuchen Sie in aller Bescheidenheit ein ehrliches Leben zu führen. Kuhfalt, in aller Bescheidenheit. Wollen Sie jetzt hier in Neumünster bleiben, Herr Kuhfalt? Jawohl, Herr Pfarrer. In der Großstadt in Hamburg, da ist mir doch alles daneben gegangen. Jetzt will ich es hier probieren. Sie haben hier im Gefängnis gesessen? Tja, Herr Pfarrer, ich kenne die Stadt sozusagen. Tja. Haben Sie noch Geld? Wenig. Kleidung? Ja. Tja, und was kann ich für Sie tun? Herr Pfarrer, ich kenne Sie aus dem Gefängnis. Ich weiß, Sie sind anders als Pastor Macetus. Pastor Macetus hat es gut mit Ihnen gemeint. Er hat eine schwere Aufgabe. Tja, ja, das mag wohl sein, aber Sie sind trotzdem anders. Bitte helfen Sie mir, Ich brauche eine Stellung, dringend. Tja, wir haben hier sehr viele Arbeitslose. Vielleicht können Sie mir ein Empfehlungsschreiben geben. Gut. Ich gebe Ihnen einen Brief, eine Empfehlung. Ich weiß nicht, ob sie hilft, aber ich gebe sie Ihnen. Die Empfehlung ist an Herrn Frese. Herr Frese ist der Chefredakteur einer unserer beiden Zeitungen, des Heimatboden. Vielleicht kann er etwas für Sie tun. Vielleicht. Also, dann warten Sie hier im Vorzimmer. Ich diktiere das Schreiben an Herrn Frese gleich. Und wenn es nicht hilft, dann kommen Sie in 3 Tagen nochmal. Danke, Herr Pfarrer. Danke. Frage, ob Familienbad oder nicht Familienbad immer von der ganz falschen Seite gesehen wird. Nämlich... Nicht so schnell. Ich bin doch kein Dezuk, Herr Frese. Nee. Sehkraft, Sie sind kein Dezuk. Was sind Sie eigentlich, Kraft? Also, was bist du denn eigentlich? Nun diktieren Sie schon weiter, Herr Frese. Leitartikel muss ein Satz. Augenblick. Trinken Sie nicht so viel. Nämlich von der moralischen. Punkt. Es sollte aber eigentlich nur die ökonomische Seite der Badeanstalt beobachtet werden. Es ist ja auch ein Verbrechen, mitten im Winter über eine Badeanstalt zu diskutieren. Herr Kraft, Sie sind doch fürs Familienbad, was? Wieso? Na, ist doch Ihre einzigste Chance. Ne? Ich mache mir keine Illusionen. Ja. Mensch, nur trinken Sie doch nicht so viel. Also los, weiter. Die ökonomische Frage, das bedeutet, wollen wir Geld für 2 oder eine Badeanstalt ausgeben? Denn wenn wir die Geschlechter trennen... Halt! Ich bin mitten im Satz. Wir haben 75 Zahlen, wir sind voll. Oh, das ist umso besser. Streichen Sie die letzten Zahlen. Ich diktiere noch einen Schlusssatz. Also, nicht um die heuchlerischen Thesen der Mucker, sondern um das sauer verdiente Geld aller braven Bürger unserer Stadt geht es. Und darum sagen wir mit aller Schärfe, wir brauchen ein... Familienbad. Richtig. Übrigens wartet da draußen einer auf Sie, Herr Kuhfalt, seit einer halben Stunde schon. Ah, nee. Und... Warum wartet ihr schon so lange? Ich gehe und rufe ihn. Nein. Bitte, kommen Sie hier rein, Herr Kofler. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich komme auf Veranlassung von Herrn Pfarrer Albers. Oh, raus. Aber Herr Pfarrer meinte, ob Sie vielleicht... Junger Mann! Stört Sie der Ofen nicht? Der Ofen? Wieso? Es ist zu kalt. Viel zu kalt. Also wärmen Sie mal 3 Briketts auf. Nein, warten Sie. 5. Jawohl, bitte. Geben Sie mir mal das Schreiben. Bitte schön. Aha. Ah, ja. Aus dem Kitchen kommen Sie. Wo die Gesichtsfarbe kenne ich. Pflegt sich noch die Hände. Hofft noch auf anständige Arbeit. Aber kalt, ne? Der Nebel. Gehen Sie. Das ist kalt. Gehen Sie zurück ins Kitchen. Aber können Sie mir denn nicht helfen? Nur eine kleine Anstellung als Bote oder so. Also als Bote? Ja. Ja, können Sie laufen? Sind Sie zuverlässig? Nichts sind Sie, ne? Nichts. Gepflegte Hände. Ja, wenigstens trinke ich nicht so viel wie Sie. Zumindest nicht während der Arbeit. Guten Tag, Herr Frese. Halt. Ja. Ist noch was? Können Sie jeden Tag 6 Abonnenten werben? Mindestens 6? Ja, ich denke... Also denken Sie lieber nicht. Sie können es nicht. Wir haben hier nämlich neben unserem Heimatsboden noch das Tageblatt. Viel größer. Manche sagen auch besser. Also 6 Abonnenten pro Tag. Sonst fliegen Sie. Raff! Was ist los? Ich will nach Hause. Dieser Kerl da, der wird angestellt, verstanden? Sie sind ja betrunken, Herr Friese. Wird angestellt, verstehst du? Wirft uns mindestens 6 Abonnenten pro Tag. Da bin ich aber gespannt. Also, halten Sie es mal, ja. Also, was willst du denn haben, Kuhfahrt? Ja, ich weiß nicht, was... Und Dummkopf! Hättest du jetzt was gesagt, hättest du es gekriegt. Also, Kraft, die übliche Provision kriegst du. Mhm. Danke Ihnen, Herr Friese. Wofür, ne? 6 Stück pro Tag bekommen Sie doch nicht zusammen. Sie wünschen? Kann ich wohl Herrn Malermeister Benzin sprechen? Bin ich selbst. Guten Tag, Herr Malermeister Benzin. Ich komme von der Redaktion des Heimatboten und ich erlaube mir die Anfrage, ob sich der Herr Malermeister Benzin nicht entschließen kann, unser Blatt vielleicht erst einmal probeweise zu abonnieren. Ach, wissen Sie. Wir sind ja in erster Linie das Blatt des gewerblichen Mittelstandes, Herr Benzin, und ganz speziell treten wir für die Interessen des Handwerks ein. Ihr Obermeister, Herr Benzin, ist unser ständiger Mitarbeiter. Wir haben in den letzten Wochen Artikel über Handwerksfragen von ihm gebracht, die bis zur Handwerkskammer Aufsehen erregt haben. In diesen schweren Zeiten müssen Freunde zusammenhalten und da wir speziell fürs Handwerk kämpfen, Sie werden mit dem Heimatboten zufrieden sein, Herr Benzin, das können Sie mir glauben. Und dann bedenken Sie den Abonnementspreis. Spottbillig. 3,20 € monatlich zuzüglich Porto. 50 Pfennig billiger als das Tageblatt. Also, Herr Benzin, was sagen Sie dazu? Naja. Und was unsere Romane angeht, Herr Benzin, wenn Sie das vielleicht der Frau Malermeister bestellen wollen, so werden unsere Romane erster Autoren gerade in Familienkreisen besonders gern gelesen. Wir haben jetzt einen Roman, dessen 167. Fortsetzung läuft. Es handelt sich ja um den Gegensatz zwischen Förstern und Wilderern. Ja, man könnte es ja mal versuchen. Ja, also Sie werden es nicht bereuen, Herr Malermeister Benzin, Sie werden es ganz bestimmt nicht bereuen. Warten Sie, ich gebe Ihnen Ihre Quittung. Ja. Eine Quittung über 3,20 €. Ja, so hier. Bitte schön, Herr Malermeister Benzin, sehr freundlich. Vielen herzlichen Dank. Na, dann wollen wir mal sehen. Danke schön, Herr Benzin. Vielen Dank. Meine Angebote werden Sie gerade im Familienkreis und besonders gern gelesen, gnädige Frau. Wir haben jetzt einen Roman, dessen 167. Fortsetzung läuft. Es handelt sich da um den Gegensatz zwischen Förstern und Bilderern. Na ja, versuchen können wir es hier mal. Sie werden es nicht bereuen. Veröffentlicht, die bis zur Handwerkskammer Aufsehen erregt haben. In dieser schweren Zeit müssen Freunde zusammenhalten und da wir speziell für... Nein, danke, kein Interesse. Guten Tag, bitte sehr. Ist die Frau Mama zu sprechen? Mutter ist einkaufen. Was liest Sie denn für eine Zeitung, mein Kind? Das Tageblatt. Aha, gut, dann werde ich heute Mittag nochmal vorbeikommen. Auf Wiedersehen, mein Kind. Gern gelesen, gnädige Frau. Wir haben jetzt einen Roman, dessen 167. Fortsetzung läuft. Es handelt sich da um den Gegensatz zwischen Förstern und Bildern. Nein, vielen Dank, wissen Sie. Bitte sehr. Bis zur Handwerkskammer Aufsehen erregt haben. In dieser schweren Zeit müssen Freunde zusammenhalten, und da wir speziell fürs Handwerk... Ach, die Geschäfte gehen nicht so. Versuchen Sie es später nochmal. Bitte sehr. Besonders gern gelesen, gnädige Frau. Wir haben jetzt einen Roman, dessen 167. Fortsetzung läuft. Es handelt sich da um den Gegensatz zwischen Förstern und Wilderern. Naja, versuchen können wir es ja mal. Sie werden es nicht bereuen, gnädige Frau. Na, Kuhfalt, wie viel? 7 Abonnenten, Herr Friese. 7 Stück. Ja, da können Sie aber selbst nichts für, was? Na, Kuhfalt... Geh was auf, komm. Nein, danke, Herr Friese. Ich möchte lieber nicht. Ich mach mir nichts aus Trinken. Ach nee. Ja, wissen Sie, ich möchte lieber mal wieder tanzen, so. Musik und sowas. Musik? Sie meinen wohl Weiber. Also wie Sie wollen, dann gehen Sie ruhig tanzen, Kuhfalt. Aber ich sage Ihnen, Schnaps ist besser. Das ist kalt, kalt. Also legen Sie Briketts nach und dann gehen Sie tanzen, Kuhfalt. Ach, das ist so heiß. Na kommen Sie, Hildegard, da gehen wir doch nach draußen. Ach ja, gut, nach draußen. Hier im Vorraum ist es schon kühler. Soll ich Ihnen Ihren Mantel holen? Ach nein, danke, Herr. Nicht sagen. Kuhfalt. Beinahe hätte ich Ihren Namen vergessen. Aber Sie wollten doch eigentlich Willi zu mir sagen. Heißen Sie wirklich Willi? Mhm. Wie mein Junge? Ja, ich heiße Willi. Wie alt ist denn Ihr kleiner Willi? Oh, schon fast 2 Jahre. Denken Sie aber nicht, Willi, dass ich deswegen keinen Mann mehr kriege. Erst vor einem Monat hat sich einer um mich bemüht, ein Schöner. Und Sie wollten ihn nicht, Hildegard? Oh, der hätte mir schon gefallen können, aber... Aber? Der kam aus dem Kittchen. Wegen Diebstahl. Ich erfuhr das ganz zufällig. Ach, und das fanden Sie so schlimm? Och, ich möchte so einen nicht. Auch keinen Arbeitslosen. Denken Sie, Willi, vom Stempelgeld leben, den ganzen Tag dem Mann im Haus. Solche könnte ich einen Haufen haben. Ich könnte immer noch eine Menge haben. Ja, ja. Wo arbeiten Sie denn, Willi? Sind Sie auf dem Büro oder sind Sie Verkäufer? Ich bin auf der Zeitung. Oh, fein. Da kriegen Sie sicher viele Kinobillets. Können wir bald mal ins Kino? Ja, ich weiß nicht. Ich muss erst mal sehen, wie es passt. Da sind ja noch mehr bei uns auf dem Heimatboten. Ach so, Sie sind auf dem Boten. Och, ich dachte, Sie wären beim Tageblatt. Wir lesen immer das Tageblatt. Das Tageblatt ist doch viel besser. Wenn Sie den Boten gar nicht lesen, können Sie doch sowas gar nicht behaupten. Oh, ach, na ja, na lesen tun wir schon, nicht? Ich möchte jetzt nach Hause, Willi, ja? Holen Sie mir bitte meinen Mantel. Aber warum wollen wir denn jetzt schon gehen? Vater hat heute Kegelabend, aber jetzt kommt er zurück und darf doch nicht wissen, dass ich weg war. Und Ihre Mutter sagt nichts? Meine Mutter ist tot. Warten Sie, ich hol den Mantel. Ich komme gleich mit, ja? Ja, gut. Oh, wie dunkel das ist. Ist es weit? Nö, die zweite Querstraße links. Wir haben da ein Firmenschild vor der Tür. Glasermeister Lübcke. Haben Sie das noch nie gesehen, Willi? Nee. Hildegard Lübcke heißen Sie? Ist daran irgendwas komisch? Ist er streng zu Ihnen? Wer? Ihr Vater. Och, naja, das können Sie sich ja doch denken nach dem kleinen Willi, ne? Hildegard. Mhm. Hilde. Hilde. Nein, Willi. Willi, ich habe von einmal genug. Willi, nicht, jetzt noch nicht. Hilde. Ich will jetzt lieber nach Hause gehen, ja? Du lass mich jetzt nach Hause gehen. Hm? Aber wir sehen uns doch wieder, ja? Morgen? Wenn du willst, Willi. Hilde. Hm? Auf Wiedersehen, Willi. Auf Wiedersehen, Hildegard. Herr Glasermeister Lübcke? Jawohl, der bin ich. Sie wünschen? Kann ich Sie vielleicht einen Augenblick privat sprechen? Bitte? Ja, können wir nicht in Ihre Wohnung raufgehen? Was ich zu sagen habe, das lässt sich schlecht im Laden abmachen. Aber um was handelt sich's denn? Ich kaufe doch nichts. Aber es ist ganz privat. Also los, es wird auch schon im Laden gehen. Ich habe übrigens nicht viel Zeit. Mein Name ist Kuhfalt. Wilhelm Kuhfalt. Ich bin zurzeit als Annoncen- und Abonnentenwerber beim Heimatboten beschäftigt. Mein Einkommen beträgt 200 bis 300 Mark im Monat. Und? Ich bitte um die Hand Ihrer Tochter. Stuhl. Setzen Sie sich. Dankeschön. Wenn Sie mich aber veräppeln. Wie heißen Sie? Kuhfalt. Aber Kuh ohne H, einfach UF. Kuhfalt, Was sagten Sie, verdienen Sie? 200 bis 300 Mark im Monat, aber das ist sehr leicht steigerungsfähig. Steigerungsfähig? Woher kennst du denn die Hilde? Das ist unsere Sache. Ja, und Sie wissen auch? Ja, natürlich, von dem Willi weiß ich auch. Übrigens heiße ich auch Willi. Dann sind Sie also der Lump. Das kommt doch gar nicht in Frage. Ich bin doch erst seit 6 Wochen in der Stadt. Was haben Sie denn vorher gemacht? Ich war Kaufmann in Hamburg. Ich wollte mich mal verändern. Können wir nicht mal die Hilde fragen, ob sie einverstanden ist? Ob sie einverstanden ist? Das will ich Ihnen zeigen. Hilde! Hilde! Ja, Vater? Herr Kuhfalt ist da! Er hat um deine Hand angehalten! Er will dich heiraten! Deck den Teller mehr auf! Er ist mit uns! Hallo, guten Abend, Kraft! Kräftiger an Kräftiger! Liebsten, guten Abend, wie geht's? Mensch, Kuhwald, was ist denn mit Ihnen los? Na nun, raten Sie mal. Zeigen Sie Ihren Block. Moment, Moment, ja? Also ich war heute bei den Malern, hab mit 24 gesprochen. Ja, überzeugen muss man die Leute. Wovon? Dass sie Geld brauchen? Ja, das brauchen sie auch, ist gar nicht schlecht. Aber nun raten Sie doch mal, von 24, da habe ich... Na? Also los, 6. Nee, 9. Kraft, ich hab 9. Bitte 9. Von 24, 9. Das sind beinahe 40%. Was ist denn hier los? Kuhfalt hat 9. 9? Nein. Ja. Nein. Ja. 9? 9 neue Abonnenten an einem Tag. Ja. Oh, 9. Oh, armes Tageblatt. Na ja, sicher. Und in ein paar Tagen kommt das Geschäft mit den Weihnachtsinseraten. Na? Was sagen Sie jetzt, Herr Frese? Kraft! Darauf wollen wir alle dreimal so einen... Nee. Der säuft ja gar nicht. Der ist ja mehr für Musik. Ja, der Kraftloser, schmeißen Sie die Buddel ins Klo. Nanu? Was? Nee, Sie haben recht. Nee. Man muss erst sehen, wie der Hase läuft. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Also schließen Sie die Buddel in Ihren Schreibtisch. Oder nee, noch besser, stellen Sie wieder auf meinen Schreibtisch. Sicher, Kraft, so. Vielleicht wird dieses Bleichgesicht morgen nur 2 Abonnenten werden oder überhaupt keine. Nur aber Herr Frese. Hier nehmen Sie ein paar Briketts auf. Das ist doch krass. Was ist doch? Meine Uhr steht ganz genau 12 Uhr. Frohes Neuer, Willi. Frohes Neuer, Hilde. Frohes Neuer, Vater. Frohes Neuer, Kinder. Frohes Neuer, Vater. Alles Gute für dich, Hildegard. Auch für dich, Wilhelm. Danke, Vater. Dass ihr glücklich werdet. Ne? Ja, du, dass wir glücklich werden, Willi. Dass wir glücklich werden. Du und ich und der kleine Willi. Ja, und deinen Vater vergisst du wohl ganz, Hilde, wie? Oh, aber... aber das macht ja auch nichts. So, und nun müsst ihr mich mal einen Augenblick entschuldigen. Ja, aber... Fasten, wo willst du denn hin, Vater? Verrat ich nicht. Och, warum denn nicht? Ich sag's euch doch. Ich hole eine von den alten Flaschen Wein aus dem Keller. Die wollen wir zusammen trinken. Oh, aber Vater, von dem Alten, da haben wir doch nur noch 2. Na und? Eine davon wird heute getrunken und die letzte bei eurer Hochzeit im Frühjahr. Was denkst du, Willi? Ja, wenn du meinst. Natürlich meine ich. Also, ich gehe jetzt mal runter. Ich bleib wieder nach. Ach, Willi, bald sind wir verheiratet. Tja, Ostern. Noch 3 Monate. In 12 Wochen. Du, Willi... Vater wird mir ein Schlafzimmer kaufen, hat er gesagt. Doch ein Nussbaum, du. Dann haben wir schon eine Küche und ein Schlafzimmer. Ja, und noch die Kommode für den Flur, die ich dir zu deinem Geburtstag geschenkt habe. Und die auch. Weißt du, Willi, nach Neujahr, da müssen wir auch Bestecke kaufen. Ja, aus Silber. Aus Silber? Ja, natürlich. Du, können wir uns das leisten? Aber selbstverständlich, Hilde. Ich habe doch über 300 Mark gespart. Ich habe gut verdient vor Weihnachten. Oh, du bist so tüchtig, Willi. Ja, tüchtig muss man sein heutzutage. Aber ich kann dir sagen, die großen Weihnachtsanzeigen im vergangenen Monat, die haben wir und nicht das Tageblatt. Kennst du meinen Kollegen vom Tageblatt? Nee, wer ist denn das? Ach, das ist so ein gewisser Herr Müller. Ich kann dir sagen, so ein kleiner Dicker mit Glatze und Brille und ganz schmutzige Fingernägel. Ja. Etwas hermachen muss man schon, wenn man die Leute überreden will, weißt du? Ah, deshalb der neue Ansatz. Das ist doch klar, ne? Wie steht er mit dem? Oh, prima. Ja, später kommt das natürlich gar nicht mehr in Frage, weißt du, dass ich einen Anzug von der Stange kaufe, aber... Willi, das sieht man doch nicht. Der passt dir wie angegossen. Du bist ein recht ja feiner Mann damit, ja? Du. Heute Morgen im Büro, da habe ich etwas unterschrieben, Hilde. Ich glaube, es wird auch dich interessieren. Was denn, Willi, was hast du denn unterschrieben? Eine Lebensversicherung. Wenn mir was passiert, Hilde, dann brauchst du dir mit dem kleinen Willi keine Sorgen mehr zu machen. Oh, Willi, was du alles für uns tust. Ach. Willi, küss mich noch mal. Willi, Vater geht gleich zu Bett. Wenn er getrunken hat, dann wird er immer so schnell müde, weißt du? Bleib dann noch, Willi, ja? Bleib heute bei mir. Nein, lieber nicht. Nachher passiert was und alle reden über uns. Oh, das kann uns doch egal sein, Willi. Nein, sei vernünftig, Hilde. Warum nicht? Na, denk doch dran, wie schön wir es dann haben werden, wenn wir ganz allein in unserer eigenen Wohnung sind. Und für uns ein helles, freundliches Zimmer. Dann können wir alle auslachen. Und niemand kann uns da noch was wollen und das ist doch alles... Das ist doch alles viel sauberer als so in der Heimlichkeit. Und vor deinem Vater müsste ich mich ja doch auch schämen. Könnte ich ihm doch gar nicht mehr in die Augen gucken. Hm? Verstehst du mich, Hilde? Ja, Willi. Guten Abend, Frau Kraft. Wo waren Sie denn so lange, Kuffert? Wo war ich schon so lange? Abonnenten werben. Wissen Sie, wie viel ich habe? 8 Stück, mitten im Januar. Mitten in der schlechten Zeit. So, so. Nanu, was machen Sie für Gesicht? Was ist denn los? Gehen Sie rein zu Herrn Friese. Was soll ich denn beim Alten? Werden Sie schon sehen. Ist noch jemand da? Wer denn? Fragen Sie nicht so viel, gehen Sie endlich. Nanu, was ist denn los? Guten Abend, Herr Friese. Guten Abend, Kuffert. Dies ist Herr Kuffert, Herr Brötchen. Herr Brötchen, Herr Kuffert. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Herr Kuffert, durchgefroren, was? Oh, es geht. Ja, kalt, kalt. Ja. Stellen Sie sich doch an den Ofen. Ja, danke, danke. Na, wie viel haben Sie denn heute ergattert? Heute waren es 8. 8? Mitten im Januar. Ja. Immer Wetter, Kuffert. Und wo waren Sie heute eigentlich? Heute war ich im Norden. Ach so, im Norden, ja. Bei den Lederfabriken, ne? Fabrikstraße, ja. Weberstraße, Liesingenstraße, Töpferstraße, Talstraße. Ganz recht, ja, ja, aber wieso fragen Sie übrigens, Herr Friese? Heller Gummimantel stimmt, käsiges Gesicht stimmt, grauer Filz stimmt nicht, aber sicher hat er noch ein Grün zu Hause. Wir werden das nachsehen. Ja, aber was soll denn das? Wer sind Sie denn überhaupt? Kriminalassistent Brötchen. Mit Rücksicht auf meinen Freund Friese führe ich die Sache ohne Aufhebens. Ja, was denn für eine Sache? Ja, wovon sprechen Sie denn überhaupt? Sie haben also in der Töpferstraße geworben. Ja, ich habe auch in der... Machen Sie übrigens der Form halber darauf aufmerksam, dass alles, was Sie zu mir aussagen, gegen Sie verwandt werden kann. Sie brauchen nicht auszusagen, aber Sie kennen den Rummel, ja. Sind Sie vorbestraft? Ja. Wie viel? 3 Jahre. Wegen was? Unterschlagung. Verbüßt wo? Hier am Ort. Also, Sie kennen den Rummel und ich denke, Sie machen keine unnötigen Schereien. Wir haben Sie nun mal gekappt, Kuffert. Ja, aber wieso denn? Ich verstehe überhaupt nicht... Ich bestreite alles. Siehst du, Friese erkennt den Rummel. Bestreitet von vornherein. Na, aber Kuhfall. Lassen mich nur machen, Friese. In der Töpfestraße haben Sie aber doch geworben. Übrigens haben Sie das schon zugegeben. Das gebe ich auch wieder zu. Was wollen Sie bloß mit Ihrer dämlichen Töpferstraße? Nun wären Sie bloß nicht frech. Und bei einer Frau Zwietusch sind Sie da auch gewesen? Das kann ich doch nicht so einfach sagen. Ich gehe jeden Tag in 30, 40 Wohnungen. Behält man doch nicht alle Namen. Sie bestreiten also, bei Frau Zwietusch gewesen zu sein. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Müsst ihr erst mal das Haus sehen und die Etagentür. Vielleicht müsst ihr auch die Frau sehen. Nummer 97 ist. Keine Ahnung, ich sehe doch nicht auf die Nummer nicht. Was ist denn überhaupt los mit dieser Frau Zwietusch? Besitzen Sie einen grünen Filzhut? Nein. Was besitzen Sie noch für einen Hut? Einen steifen schwarzen aber. Aber ich will jetzt endlich wissen, was hier los ist. Das werden Sie ja selbst am besten wissen. Aber ich weiß überhaupt nichts. Natürlich nichts wissen Sie. Aber ich weiß eine ganze Menge, Kuffert. Vorläufig immer noch Herr Kuffert. Und geben Sie bloß nicht so an, Mensch. Ich weiß zum Beispiel, dass Sie nirgendwo erzählt haben, dass Sie vorbestraft sind. Noch nicht einmal Ihrer Verlobten oder Ihrem Schwiegervater haben Sie es erzählt. Ich habe Sie gefragt. Auch Ihren anderen Bekannten haben Sie nichts erzählt. Beginnt man so ein ehrliches Leben? Ich weiß auch, dass Sie der Frau Zwietusch 300 Mark aus der Kommode gestohlen haben, als Sie heute Morgen dort vorsprachen. Ich sehe es Ihnen an, Sie haben es getan. Ich habe nicht gestohlen. Ich habe nicht gestohlen. Sie stottern ja. Warum sind Sie denn so aufgeregt, wenn Sie unschuldig sind? Also... Gehen wir, Friese. Vielen Dank. Also komm, trink doch erst deinen Cognac aus, Brötchen. Na komm, Kuffert, komm, trink auch einen. Auf den Schreck. So, also, Prost. Prost. So, jetzt kommen Sie, Kuffert. Eine Nacht Kittchen macht Ihnen doch nichts aus. Kraft! Kraft! Ja. Diktat, komm, schnell. Komm schon. Was ist denn? Also setz dich, komm, schreib. Herrn Wilhelm Kuffert. Aha. Was heißt hier? Aha, Sie. Hab ja immer gesagt, das ist ein ganz schwerer Junge. Also nur halt den Mund, Kraft. Komm, schreib. Sehr geehrter Herr Kuffert, durch den bedauerlichen Zwischenfall von heute Nachmittag ist es uns leider unmöglich, Sie im Verlag des Heimatbuden... Langsam. Warum heißen Sie bloß Kraft? Also wo sind Sie denn? Im Verlag des Heimatbuden haben Sie, ja. Also länger als Abonnenten und Annoncenwerber zu beschäftigen... Selbst wenn sich Ihre Unschuld herausstellen sollte, was wir in Ihrem Interesse hoffen wollen, so ist die neue Sachlage die... Ist die neue Sachlage die... Naja, dass sich durch die Erkundigung der Polizei Ihre Vorstrafe in der Stadt herumgesprochen hat. In der Stadt herumgesprochen hat. Ja, Punkt. Es wird deshalb auch in Ihrem Interesse liegen, wenn Sie nach diesem bedauerlichen Vorfall Ihr Arbeitsgebiet wechseln. Hochachtungsvoll. Naja, Kraft, ne? Hab ich gesagt, kalt. Na, Kuhfalt, nun hat sich ja alles wieder aufgeklärt. Ihre Unschuld ist erwiesen. Nichts für ungut, Kuhfalt, wir tun ja auch nur unsere Pflicht. So, hier ist Ihre Brieftasche wieder. Danke, Herr Brötchen. Na, sehen Sie lieber nach, ob auch alles drin ist. Nachher haben wir Sie noch beklaut. Ja, noch was. Ihre Braut war da. Sie sollen nicht mehr kommen. Ach so. Na, da werde ich mal auf die Redaktion gehen. Augenblick, Kuhfalt. Hier ist noch ein Brief für Sie von Frese. Den soll ich Ihnen geben, wenn Sie entlassen werden. Ein Brief von Frese? Warum sagte mir das nicht selber, was er will? Am besten lesen Sie ihn gleich, Kuhfalt. Naja, Feierabend. Tja, Kuhfalt, dumme Geschichte. Ist ja nicht meine Schuld. Ja, ich weiß. Ich weiß, keiner von euch hat Schuld. Langsam kapiere ich das. Ob das eine Kriminalerfresse ist oder ein Pastor. Ich war ja so blöde. Ich hab geschuftet wie ein Stier, damit ich rauskomme aus dem Dreck. Ein ehrliches Leben, Herr Kuhfert. In aller Bescheidenheit. Da hat mir mal einer gesagt, das soll er mir erst mal vormachen. Herr Kuhfert. Lass mich in Ruhe, Schluss, aus! Ich bin so blöde gewesen. Ich habe an die Sprüche geglaubt, die ihr mir alle vorgemacht habt. Stellung verloren. Zu meiner Braut kann ich nicht mehr. Aus Kuhfalt hat im Kittchen gesessen. Wollen Sie eine Zigarette, Herr Kuhfalt? Was? Ach so. Ja, danke. Aber ich bin kuriert. Ich bin gründlich kuriert. Ich würde Ihnen raten, verlassen Sie unsere Stadt. Haben Sie denn irgendwo einen Freund? Na, denken Sie mal nach. Irgendjemand müssen Sie doch kennen. Ja, ich habe einen in Hamburg. Einen Freund. Das ist mein bester Freund, wissen Sie. Na also, fahren Sie zu Ihrem Freund nach Hamburg. Das ist vielleicht für Sie am besten. Und ob das am besten ist? Also gut, erledigt. Kuhfalt. Mensch, Kuhfalt. Du in Hamburg. Tja, wieder in Hamburg, Batzke. Solide geworden, was? Scheiße. Na, siehst du, mein Junge, was habe ich dir gesagt damals im Kittchen, als wir entlassen wurden? Ja. Aber der Herr Kuhfalt, große Bogen spucken und solide werden. Na, nun siehst du ja selber, das nicht geht. Wer einmal drin gesessen hat, Kuhfalt, der ist ein anderer Mensch. Der gehört nicht mehr dazu, zu den, ich meine, die, ja, du verstehst schon, wie ich meine. Hast recht, Batzke. Pass mal auf. Hast du Lust, mit mir ein Ding zu drehen? Lust habe ich immer. Aber es kommt drauf an, was es ist. Hör zu. Kennst du das Juweliergeschäft auf dem Jungfernstieg? Auf dem Jungfernstieg gibt's zwei Ecken. Ich meine das Ecke Neuer Wald-Jungfernstieg. Ah. Ich hab da was ausbaldowert. Ach, nee. Gestern Abend. Was hast du denn da ausbaldowert? Also da im Schaufenster steht ein silbernes Tablett mit Brillantringen. Ja. Das Schaufenster ist abends erleuchtet. Und bewacht. Stimmt. Ja. Ein Wächter lässt das Fenster nicht aus dem Auge bis auf 2 Minuten. Ach nee. Ja, um 11:30 nämlich kommt er, schließt den Laden auf und lässt die Gitter runter. Ja. 2 Minuten ist er im Laden. Hast du kapiert, Batzke? Mhm. Ja, die lassen das Geschäft mit so einer Bombenauslage natürlich Tag und Nacht bewachen. Aber an eins haben sie dabei nicht gedacht. An die 2 Minuten, die der Wächter im Laden ist, um die Gitter runterzulassen. Die Zeit kann er nicht auf die Auslage aufpassen. 2 Minuten kann man schon eine Scheibe einschlagen, das Tablett nehmen und abhauen. Ja, stimmt das nicht? Ist das nicht eine glänzende Annonce? Ja. Und wo stehen die nächsten Schubbus? Einer am Alsterpavillon und einer am Eingang zur Bergstraße. Mhm. Na, was ist denn los, Batzke? Gefällt dir das nicht mit der Sache? Wann saß da jeder Wächter in den Laden? Von 23.30 Uhr bis 23.32 Uhr. Jeden Abend? Gestern Abend. Aber wir können doch warten, bis er reingeht. Ach. Das sehen wir doch. Da kommt es doch gar nicht drauf an, ob es ein bisschen früher oder später ist. Also einen ganzen Abend hast du ausbaldowert, Kuhfalt. Ne? Also ich denke mir das so, pass mal auf, du. Wir fahren mit dem Motorrad vor, ja. Einer springt ab, wirft ja. Die Scheibe ein, nimmt das Tablett, zurück zum Motorrad und ab. Ja, und einen Käufer für die Juwelen hast du auch schon, ne? Wieso? Und was die da im Geschäft für eine Alarmanlage haben, das weißt du natürlich auch. Was? Nicht? Nee, Kuhfalt, nee. Das ist nicht gründlich genug ausbaldowert. Das macht kein alter Ganove. Ohne mich, Kuhfalt. Dann mach ich's eben allein. So, Kuhfalt, nun unterschreiben Sie das Protokoll mal. So. Na ja, Kuhfalt, war vernünftig von Ihnen gleich zu gestehen. Leugnen hätte ja aber auch gar keinen Sinn gehabt, war ja viel zu klar, die Sache. Was glauben Sie, was ich bekommen werde, Inspektor? Tja, Sie sind vorbestraft, Kuhfalt. Wie lange? 3 Jahre. Hm. Diesmal wird's wohl etwas mehr geben. 4, 5 Jahre, denke ich. Mhm. Ja. Ja, also hier sind Sie fertig, Kuhfalt. Wissen Sie schon, wann die Verhandlung ist? Ja, ich weiß. Gut. Bleiben Sie vernünftig, Kuhfalt. Widerrufen Sie nichts. Das schadet Ihnen nur. Ich weiß. Natürlich, wissen Sie. Na, und wie es dann weitergeht, wissen Sie ja auch. Sie sind ja ein alter Kunde. Hey, du da. Ja, dich meine ich. Hast ein bisschen Tabak für mich? Nee, hab nichts mehr. Hab den letzten Rest verschenkt. Verschenkt? Ja, ich werde heute entlassen. Dann beginnt ein anderes Leben. Warum lachst du? Wollte auch ein anderes Leben beginnen. Hab genauso dusselige Quatsch wie du. Der Neue, Schnauze halten! Ihr Name? Kuhfalt. Quatschlich! Du kannst kein anderes Leben. Ich werd solide. Ach, ist doch Unsinn. Wer einmal hier drin saß. Ich werde es schon schaffen. Glaub mir doch, Mensch, im Kittchen ist am besten. Da hast du deine Zelle, deine Ruhe, schön so eine Ordnung. Wirklich ganz wie zu Hause. In 2er Reihen ordnen! Alle da! Warte! Ich gehe vor! Das Hörspiel brachte Wer einmal aus dem Blechnapf frisst, nach Hans Fallada. Die Hauptrollen und ihre Sprecher waren Kuhfalt, Hans Quest, Hildegard, Dagmar Altrichter, ihr Vater, Wolfgang Golisch, Batzke, Kurt Haars, Seidenzopf, Erwin Klitsch, Marcetus, Arthur Menz, Jauch, Viktor Warsitz, Mack, Wolfgang Preis, Frese, Max Walter Sieg, Fräulein Kraft, Margot Müller, ein Pastor, Walter Kottenkamp. Ferner sprachen Hilde Engel, Karl Box, Hans Günther, Otto Ernst Lund, Max Meirich, Heinz Schimmelpfennig, Karl Georg Säbisch, Ernst Sladek und andere. Toningenieur Friedrich Basan. Regie Gerd Beermann. Wir brachten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahr 1952.